keinen Sinn, glaub mir, mein Schatz. Wer sich in seinem Leben nicht einmal richtig verliebt, weißt du, der hat sein Leben gar nicht gelebt.